vom Credo im Allgemeinen. Welches ist der erste Teil der christlichen Lehre? Gerade gesagt praktisch, der erste Teil der christlichen Lehre ist das apostolische Glaubensbekenntnis, gewöhnlich Credo genannt.